SWR 2 Musikpassagen. Deutsche Popmusik, Mitte der 70er Jahre. Kraftwerk mit Autobahn. Die Nummer, die Elektropop Made in Germany weltweit auf die Tagesordnung setzte. Das geschah nicht über Nacht, sondern dauerte Jahre. Ich heiße Christoph Wagner und heute steht in den Musikpassagen ein Streifzug durch die Anfänge der elektronischen Popmusik in Deutschland auf dem Programm. Berlin, München und Düsseldorf heißen unsere Stationen. Wir nehmen dafür die Autobahn, versteht sich. Unser erster Stopp heißt Berlin, Adresse Pfalzburger Straße 32. Dort begegnen wir Ende der 60er Jahre im Souterrain einer Schule einer Clique junger Popmusiker. Sie sind im Electronic Beat Studio zugange, einer Einrichtung der Jugendmusikschule Wilmersdorf, die damals jungen Popgruppen Proberäume zur Verfügung stellte, mit neuester Studiotechnik ausgestattet. Drei Tonbandgeräte, ein Mischpult und ein paar Mikrofone. Damit konnte man schon einiges machen. Der Titel: Sunrise in the Third System der Gruppe Tangerine Dream. Die Band war Stammgast im Electronic Beat Studio, das zum Ausgangspunkt der experimentellen Popszene in Berlin wurde. Hier konnten junge Musiker der Fantasie freien Lauf lassen. Das Studio wurde zum elektronischen Abenteuerspielplatz. Die Musik entstand aus dem Augenblick. Fertige Kompositionen gab es nicht. Die Stücke wurden immer länger. Klaus Schulze war Mitglied von Tangerine Dream. Sein Debütalbum Irrlicht war ein Trip in andere Galaxien. Er war handlich, tragbar und einfach zu bedienen. Der kleine Synthesizer der Firma EMS. Aber sein größter Pluspunkt war, das Ding war erschwinglich. Selbst arme Popmusiker konnten sich ihn leisten. Klappte man den Deckel auf, kamen unzählige Knöpfe und Regler zum Vorschein. In der Berliner Popszene löste er eine Revolution aus. Weil es keine Lehrbücher gab, war Experimentieren angesagt. Auf dem Titel Totem bringt Klaus Schulze 1972 den Synthi zum Einsatz. Thank you. Für den Synthi gab es zu Beginn keine Betriebsanleitung. Jede Einstellung, jeder neue Sound musste eigenhändig gefunden werden. Eine Puzzlearbeit. Das machte Live-Konzerte schwierig. Vor jedem Auftritt musste man die gewünschte Einstellung finden. Eine Garantie gab es dennoch nicht. Die Sounds, die das Gerät ausspuckte, überraschten nicht nur die Zuhörer, sondern selbst die Musiker. Der Synthi war eine klangliche Wunderkiste, unberechenbar. Klaus Schulze mit seinem Synthi. Der Synthesizer war ein Instrument mit fast unbegrenzten Möglichkeiten. Aber erst der Sequencer machte ihn komplett. Mit diesem Gerät kehrte 1973 der Rhythmus in die elektronische Musik zurück. Der Apparat ersetzte die Tonbandschleifen. Er gab rhythmische Impulse an einen Synthesizer weiter, die dieser in Tonfolgen umwandelte und endlos wiederholte. Die Zeit der frei fließenden Musik war damit vorbei. Jetzt waren elektronische Beats angesagt. Von Berlin geht es nach München. Hier war das zweite Zentrum früher elektronischer Popmusik in Deutschland. Außerhalb von München, in Miesbach in Oberbayern, wohnte Florian Fricke. Er hatte 1969 für 65.000 Mark einen großen Moog-Synthesizer erworben. Fricke ließ sich von der neuen Klangmaschine in den Bann ziehen. Fast rund um die Uhr erforschte er das Elektronikmonstrum. Geduld und Ausdauer waren gefragt. Frickes Gruppe hieß Popol Vuh. Ihr erstes Album Affenstunde. In den Musikpassagen hören Sie heute die Synthi-Revolution, die Anfänge des Elektropop in Deutschland. Der große Synthesizer, wie er gerade von Florian Fricke und der Gruppe Popol Vuh gespielt wurde, war ein launisches Instrument. Konzertauftritte waren damit kaum möglich. Einfache Einstellungen konnte man rekonstruieren, kompliziertere Filterprozesse nicht. Angetrieben von flinken Trommelrhythmen spielte Fricke auf dem großen Moog ruhige Melodiebögen und sprudelnde Tonkaskaden. Thank you. Popol Vuh, in den Gärten Pharaos. In einem Manifest hatte die Gruppe geschrieben: Für uns ist der Moog-Synthesizer die Möglichkeit, Klänge zu erzeugen, die wir noch nie gehört, immer nur geahnt haben. Wir finden sie in unserem Unbewussten, im Traum, wir finden sie beim Musikmachen. Du kannst mit dem Moog etwa 7 Milliarden verschiedene Klänge erzeugen. Bei Titeln wie Hallo Gallo von Neu spitzte man in England die Ohren. Man spürte den frischen Wind, den die elektronische Popmusik aus Deutschland versprühte. Das englische Popmagazin Disc schrieb: Ihre Musik basiert nicht auf den angloamerikanischen Grundlagen des Rhythm and Blues und ist doch zweifellos Rockmusik von höchst individueller Natur. die Gruppe Neu mit dem Titel Neuschnee von ihrem zweiten Album von 1973, das vor ein paar Jahren auf Herbert Grönemeyers Grönland-Label wieder veröffentlicht wurde. Neu hatten ein Problem. Ihre Musik war im Studio entstanden und nicht auf der Bühne zu reproduzieren. Zu komplex, zu schwierig. Neugitarrist Michael Rother hielt deshalb nach anderen Musikern Ausschau. Er erinnerte sich an die Gruppe Gluster, das Duo der Elektroniker Dieter Möbius und Hans-Joachim Rödelius. Gluster hat mit Geräuschmusik begonnen, jetzt war Elektropop angesagt. Zu einem Titel wie Karamell konnte man sogar tanzen. Gluster, Elektropop aus dem Weserbergland. Mit den beiden Musikern von Gluster gründete Neugitarrist Michael Rother die Formation Harmonia. Im eigenen Studio machte man sich an die Arbeit. Als Brian Eno 1974 das Debütalbum der Band hörte, schwärmte er. Die Musik von Harmonia ist für mich die einzig wahre Musik. Es ist die Musik, der die Zukunft gehört. Die Gruppe Harmonia, die Sie gerade hörten, zählte wie Kraftwerk, Neu, Gluster, Tangerine Dream und Klaus Schulze zu den Pionieren der elektronischen Popmusik in Deutschland. Ihre futuristischen Klänge gaben in den 70er Jahren der internationalen Popszene wichtige Impulse. Ihr Einfluss ist bis heute zu spüren. In aktuellen Popsounds wie Techno, Trip-Hop oder Ambient. Etwa in der Musik der Berliner Gruppe Tu Rococo Rot. In den Musikpassagen auf SWR 2 hörten Sie heute die Synthi-Revolution, die Anfänge des Elektropop in Deutschland. Am Mikrofon war Christoph Wagner. Guten Abend.